WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind auch da und es gibt heute, wie immer freitags, eine freie Themennacht. Ihr könnt also gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Über welches Thema auch immer. 0800 220 5050 oder domian@wdr.de. Und wenn ihr mailt, bitte fasst euch kurz und vergesst nicht, eure Telefonnummer mit in die Mail reinzuschreiben. So, die erste Anruferin heute Nacht, ich freue mich, Sie herzlich begrüßen zu können, ist die Ruth und die Ruth ist 58. Hallo Ruth. Hallo Domian. Hallo Ruth. Ja, ich bin ganz schön aufgeregt. Ja, das ist gleich vorbei. Um was geht's denn, Ruth? Es dreht sich um meine Mutter. Ja. Ich leide also quasi ein Leben lang schon unter dieser Frau. Zunächst hat sie mir schon in Kindertagen gesagt, dass ich also überhaupt nicht erwünscht war und was sie alles angestellt hat, damit ich nicht soll auf die Welt kommen. Mhm. Was hat sie denn angestellt, damit du nicht auf die Welt kommen sollst? Sie hat zum Beispiel so warm gebadet, wie sie es vertragen hat. Mhm. Dann hat sie schwere Wäschekörbe in den Garten geschafft und auf die Wäscheleine gehängt. Das alles so in der Hoffnung, dass sie mich verliert. Mhm. Und das hat deine Mutter dir erzählt? Das hat sie mir erzählt, ja. Mhm. Dann habe ich im zarten Kindesalter von 6 in der Nachbarschaft dann auch der Leute erzählt, ich wäre froh, meine Mutter wäre tot. Mhm. Ich denke, das lässt meine seelische Not schon als Kind ganz gut erkennen, wenn ein Allerdings. Kind sowas sagt. Wie alt warst du eigentlich, als sie dir das erzählt hat, zum Beispiel mit den Wäschekörben da? Und ja, da war ich also ungefähr in diesem Alter. Mhm. Mhm. Und dann richtig wohlgefühlt. Aufmerksamkeit bekam ich von ihr eigentlich nur, wenn ich krank war. Von daher, angenehme Erinnerungen habe ich wirklich nur an kranke, an Erkältungen und so weiter. Mhm. Dann war sie für mich da. Dann wurde ich mit 17 schwanger. Mhm. Und da wurde einfach über meinen Kopf hinweg ein Termin bei unserem damaligen Hausarzt. Gott hab ihn selig abgemacht. Ich wäre also in der Ausbildung, das Kind könnte nicht zur Welt kommen und. Das lief alles ohne meine Beteiligung und am Tag X wurde ich also, ich wusste, wohin es geht. Also es war nicht, dass ich da überrascht war, mhm. in der Praxis rauszukommen. Mhm. Auf jeden Fall war ich dort und bekam das Kind im 4. Monat im Mutterleib zerstückelt, weil es ganz nicht rauszuholen war. Und der Arzt hat mir gleich gesagt, es könnte also sein, dass zu Hause noch irgendwie was nachkommt, ein Beinchen oder ein Ärmchen oder irgendwas. Er wüsste nicht, ob er alles hat. Aber das war ja in der Zeit natürlich völlig illegal. Ja, natürlich war es illegal. Das wäre ja so auch heute noch illegal, im 4. Monat das zu machen. Ja, nur dass er gemeint hat, wie gesagt, er tut uns Gefallen, ne? Vor allen Dingen anscheinend mir, weil später bei der Schwangerschaft von meiner Tochter hat er mir ja auch geholfen. Noch eine Frage zu dieser brutalen Abtreibung. Ja. Der hat gesagt, da kann noch was rauskommen demnächst. Ja. Kam da was raus? Ja, ein Ärmchen war in der Toilettenschüssel, als ich Urin gelassen habe und ich habe das Ärmchen mit abgespült. Oh weia. Ja. Das hat die Mutter zu verantworten, daran ist das die Mutter schuld. Das hat meine Mutter zu verantworten und es wurde auch nie, sie hat also gesagt, ich könnte das Kind nicht bekommen, sie könnte mir nicht helfen, Punkt, basta. 3 Jahre später war ich dann mit meinem Sohn schwanger. Mhm. Zu der Zeit waren wir Kinder also alle aus dem Haus. Ich habe eine Schwester, die ist 8 Jahre älter, ein Bruder, der ist 7 Jahre älter. Mhm. Wir waren also alle weg. Und sie hatte nichts mehr zu tun, denn mein Vater war selbstständig und war fast den ganzen Tag außer Haus. Mhm. Und wenn er zu Hause war, war er auf seinem Büro und hat dort noch Schreibkram erledigt. Mhm. Mhm. Und da kam mein Sohn also gerade gelegen. Es kam auch sehr gelegen, dass ich, als mein Sohn ein halbes Jahr alt war, eine Gallen-OP hatte. Und zu der Zeit musste man noch 3 Wochen im Krankenhaus bleiben. Ja. Und ich durfte also 6 Monate danach nicht schwer heben. Mhm. Somit war mein Sohn schon mal für die 6 Monate verplant und ich habe ihn nicht mehr bekommen. Auch nicht an freien Tagen. Ich war also in der Ausbildung und habe zusätzlich nachts Taxi gefahren, damit ich überhaupt überleben konnte. Ja. Und wenn ich dann mal frei hatte, das Wochenende, ich war also im Schichtdienst, auch Samstag, Sonntagdienst, die Ausbildung, die ich gemacht habe. Und dann hieß es, ach, das kommst du jetzt zu spät, wir haben schon was vor. Der Opa und der Timo, die fahren also an der See angeln oder weißt du, Kuckuck. Also, das heißt, sie hat dein ganzes Leben beherrscht oder wollte mein es beherrschen? Mein ganzes Leben hat sie beherrscht. Wie ist es heute? Wie alt ist die Dame? Meine Mutter ist heute 86. 86, wie geht es? Lebt im Altenheim. Ja. Und wie ist sie gesundheitlich? Sie war besser als ich. Ich bin wirklich krank. Ich bin auch seit 10 Jahren schon berentet. Angefangen hat alles mit einer schweren Depression. Und dann kamen noch körperliche Gebrechen hinzu. Wie ist denn dein Verhältnis heute zu der Mutter? Kalt. Ich kann. Was heißt kalt? Besuchst du sie gar nicht mehr? Ich war jetzt seit 2 Monaten nicht mehr dort. Ich telefoniere zwar mit ihr, weil meine Tochter und ich uns noch um die Wohnungen, die sie hat, kümmern, dass das alles läuft, weil meine Geschwister alle außerhalb wohnen. Hm. Das heißt, die Dame ist wohlhabend. Du sagst die Wohnungen, das heißt, da ist Geld. Ja. Warum hast du denn, wenn diese Mutter, ich sag schon diese Mutter, Wort deine geht mir gar nicht über die Lippen. Also wenn deine Mutter so schlimme Sachen mit dir gemacht hat und dich so behandelt hat früher, warum hast du nicht irgendwann, als du erwachsen und selbstbewusst warst, den Kontakt abgebrochen? Weil ich immer das Gefühl hatte, ich breche dann automatisch den Kontakt mit meinem Sohn und den wollte ich unbedingt halten. Unbedingt, obwohl sie ihn adoptiert haben im Alter von 15. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Mein Sohn wurde von meinen Eltern adoptiert. Vätern sah nicht, weil der leibliche Vater, von dem war ich zu der Zeit schon geschieden. Mhm. Nee, und wir müssen mal ein bisschen klammern, sonst wird es nicht klar. Ja. Warum, nochmal, sag's nochmal ganz klar, warum ist das Kind nicht bei dir groß geworden? Weil er bei der Oma aufgewachsen ist. Ich war im Schichtdienst, war alleinstehend. Mhm. Und er wollte nicht zu mir. Mhm. Das heißt, dann verstehe ich das. Das muss ich ganz ehrlich so sagen. Er wollte nicht. Warum wollte er nicht? Weil er nur die Oma gewöhnt war. Mhm. Und er hat auch bloß sagen brauchen, ich will das machen oder ich hätte das gern, hat er alles bekommen. Aber warum hast du das nicht drin gewesen? Aber warum hast du denn dann dem zugestimmt, dass der Junge sogar noch adoptiert wurde von den Großeltern? Weil ich ihn, wie gesagt, er war 15, habe ich zu ihm gesagt, was möchtest du? Und er hat mir klipp und klar gesagt, er möchte bei Oma und Opa bleiben, also adoptiert werden. Welche Rolle hatte eigentlich in der ganzen Misere der Opa, also dein Vater? Der Opa, der hat nur die Rolle, der wollte seine Ruhe haben. Deswegen hat er mitgespielt. Der hat dir nie beigestanden. Doch, er hat mir oft beigestanden. Er war der Einzige in der Familie, der mir je beigestanden hat. Okay, aber er hat nicht auf den Tisch gehauen und hat gesagt, nee, so geht das nicht. Nee, das hat er nicht gemacht. Da hat er seine Freiheit in Gefahr gesehen, sage ich jetzt mal ganz einfach. Wenn das so komisch gelaufen ist mit dem Sohn, wie ist das Verhältnis heute zu deinem Sohn? Das ist mal so. Wenn wir uns näher kommen, dann kann es sein, wie gesagt, er lebt im Ausland, dann kann es sein, dass das nächste Telefonat ganz fürchterlich abläuft, dass er nur Antwort gibt auf Fragen, die ich stelle, Gespräch ist. Hat er denn eine Kritik an dir, eine Aggression auf dich? Er lässt es nicht raus. Ich habe ihn so oft gefragt. So oft. Ich habe gesagt, wenn es dir beschimpfen oder... Macht er dir denn Vorwürfe, dass du dich früher Beim letzten Telefonat habe ich sowas wie einen Vorwurf rausgehört, vor allen Dingen rausgehört, dass er immer noch einfach glaubt, was die Oma erzählt von früheren Jahren. Mhm. Und ich muss dazu sagen, um meine Ehre etwas zu retten, ich war also meine Tochter war schon auf der Welt und wir waren ja vor Jugendamt. Es war ja nicht so, dass das alles untereinander geregelt wurde. Das ist gegangen bis zum Jugendamt, weil ich mich geweigert habe, ihn herzugehen. Und das Jugendamt hat zu meinen Eltern in meinem Beisein gesagt, also das könne mir jetzt gar nicht sehen und könne auch nicht glauben, dass die Tochter sich nicht richtig um den Sohn gekümmert hätte. Denn wir sehen, wie die Tochter aussieht. Also wie proper die ist und was für ein gutes Verhältnis da also ist. Also wie deine Tochter aussieht. Genau. Alles ein bisschen kompliziert. Ja, sehr. Aber deine Tochter, die hat einen anderen Vater als der Sohn. Ja. Okay. So, reden wir nochmal über deine Mutter. Wie wird das jetzt weitergehen? Wie wird dein Kontakt sich... Also ich habe eben schon in der Regie gesagt, ich habe Angst davor, richtige Angst, dass ich hingehe und meinen Frust und meine Wut und alles rauslasse. Warum hast du Angst davor? Also weil ihr... sie 86 ist und sich in dem Sinn nicht mehr so wehren kann. Ich aber sie ist ja noch recht fit. Sie ist noch recht fit, aber und trotzdem. Es ist dir ein Anliegen, das zu machen? Ich wollte es schon in einem Buch niederschreiben, damit ich es einfach loswerde. Naja, du hättest es ja auch zum Beispiel vor 10 Jahren machen können. Da war sie 76, da wäre es dann noch ein bisschen verträglicher gewesen. Hätte ich können, so ist es. Aber mir hat der Mut gefehlt. Aber es brodelt in dir. Es brodelt so, dass ich nachts nicht mehr schlafe. Ich kann quasi an gar nichts anderes mehr denken und mein ganzes Leben ist vergällt. Seit 10 Jahren ist mein Vater tot. Seit 10 Jahren habe ich keine Kontakte nach außen. Meine Freundin ist verstorben. Ich habe keine Freundin. Gut. Ich habe keinen Bekanntenkreis, gar nichts. Okay. Ich finde, auch einer 86-jährigen Person ist ein klärendes Gespräch über die Vergangenheit, so sie einigermaßen fit ist, zuzumuten. Ja. Ich finde, das kannst du machen. Du musst die Worte wählen, du musst es ja nicht zu aggressiv machen, aber du musst es klar machen und mach es so schnell wie möglich. Jetzt zählt jeder Tag. Ich finde, dass du das tun kannst. Ich habe nur Angst, dass es dann zum Selbstläufer wird, dass ich noch ruhig und so anfangen kann. Meine Mutter hat mir Sachen an den Kopf geschmissen, die du kannst, wenn dein Sohn einen Elternabend in der Schule hat, kannst du nicht hingehen. Der ist blamiert, weil ich bin du hast Angst vor ihr, du hast Angst vor ihr, dass sie dich fertig macht in dem Gespräch. Ja. Das hat sie immer gemacht. Die hat mir immer eingeredet. Sie hat mir auch immer gesagt, was willst du mal für einen Mann kriegen? So wie dann schreib dich an. Dann mach es doch schriftlich. Dann bist du doch auf der sicheren Seite. Ja. Dann kannst du das alles schreiben, schick's weg und dann kann man ja mal gucken. Ja, ich glaube, das muss ich wirklich machen. Weil, wie gesagt, ich finde keine Ruhe. Deswegen musst du es auch machen, finde ich. Das ist dann völlig in Ordnung. Liebe Ruth, wir rufen dich jetzt gleich nochmal an. Das heißt, die Magdalena ruft dich an und ihr könnt dann auf der Ebene vielleicht auch weiterreden und beraten, wie du das machen könntest. Alles klar. Alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Vielen Dank. Du liegst auf und wir melden uns gleich. Okay, danke. Tschüss. Ciao. Tschüss. So, und weiter geht es mit dem Tobias. Tobias ist 18 Jahre. Guten Morgen, Tobias. Guten Morgen, Domian. Hallo, Tobias. Um was geht's bei dir? Ja, also bei mir geht's um das soziale Netzwerk Twitter. Generell? Wahrscheinlich generell, ja. Also wahrscheinlich weißt du, dass da viel los ist im Moment immer und so. Über Hashtag Domian. Achso, du beziehst es doch hier auf unseren Twitter-Account. Genau, jetzt nicht die Twitter-Account allgemein, sondern vom Hashtag her weil es ja dann immer die ganze Suche, die Posts und so, die gehen dann darüber. Da ist eine ganze Menge los, Genau, das stimmt, da ist immer eine ganze Menge los. Die sind auch unter Top-Trends und so dann vertreten. Und dann geht es im Allgemeinen darum, dass da mittlerweile sich so ein Trend entwickelt hat, dass alles irgendwie so unter die Gürtellinie läuft, finde ich. Also, dass man da wirklich teilweise Reaktionen von den Twitterern, was ich jetzt mal hat, die schon nicht mehr schön sind. Also wenn Leute irgendwelche Schicksale haben von wegen Krebs oder irgendjemand in der Familie ist gestorben, dann geht's da direkt rund. Also dann machen die sich drüber lustig und das nicht gerade auf einer menschlichen Ebene, sag ich jetzt mal. Und das trifft dich irgendwie und allgemein. Dann nimmst du Anstoß dran. Genau. Ich finde, dass man da irgendwie so eine Bewegung dagegen haben will. Dann, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, dieses Domian-Bingo gibt es da. Ich weiß, ja. Ja, also es ist so, dass ich natürlich während der Sendung das nicht mitbekomme. Meine Redaktion, die Maike Wüllner sitzt an einem Twitter-Account, ich kriege das auch mit. Und ich sehe es auch immer wieder auf meiner Facebook-Seite und bin bisweilen auch entsetzt darüber, das muss ich sagen. Ich freue mich natürlich, dass wir eine große Twitter-Gemeinde haben und die sind auch alle sehr herzlich willkommen und das ist gut so, ebenso auf Facebook. Ich finde, das, was man mir so zuträgt oder was ich auch selbst lese, da muss ich manchmal auch schon sehr an mich halten. So despektierlich oder verletzend ist das, bezogen auf den einen oder anderen Anrufer. Das stimmt. Du bist noch nicht so lange dabei. Seit mal, ja, also ich verfolge das nur so nebenbei mal, immer wenn die Sendung läuft und so. Und dann lese ich mir und denke manchmal so auf dieses Domian-Bingo, dann wird dann angekreuzt, ja, kommt wieder Tod, kommt wieder Krebs und muss ja beides drin sein, sonst kann ja nichts werden und so. Und das ist schon Ich fände es ganz interessant, wenn vielleicht jemand aus der Twitter-Gemeinde, der sich so mehr oder weniger an diesen Sachen beteiligt oder vielleicht auch eine andere Auffassung hat, wenn sich jemand auch hier melden würde und sich vielleicht dazu mal äußern würde. Ja, fände ich auch nicht. Also deine Vorwurf ist, dass schwere Schicksale nicht ernst genommen werden, dass sich darüber lustig gemacht wird, dass wenn jemand schwer krank ist, dass dann getwittert wird, stirb endlich, next oder irgend sowas. Genau, ja. Und da zum Beispiel vorhin bei Ruth, stand dann Ruth bald in Frieden, sowas stand da. Und dann dachte ich auch nur so, das ist nicht lustig und wenn einem das selber passieren würde, würde man darüber auch nicht lachen. Und ich weiß nicht, ob dann geht es wahrscheinlich nur darum, wer ist mehr unter der Gürtellinie und Wer schafft den anderen da noch zu toppen? Das ist wirklich ein hochinteressantes Phänomen, dass die Menschen, wenn sie in der Anonymität sind, das ist ja auf Facebook ganz genauso, eben ohne Maske sind und Dinge tun und sagen oder sagen, die sie im normalen Leben, wenn man sich gegenüber säße, niemals sagen würden. Ja, genau, das stimmt. Ja, guter Hinweis, Tobias. Also ich bin mal gespannt, ob sich jemand meldet und vielleicht mal die andere Position darlegt. Vielleicht sehen wir es zu moralisch, sehen wir es zu eng oder was sagt ihr? Also meldet euch oder mailt, dann kann man vielleicht heute in der Sendung noch mit jemandem sprechen. Dir auf jeden Fall vielen Dank, Tobias, dass du dich dazu geäußert hast. Das ist, finde ich, ein großes und gutes Thema, das du angesprochen hast. Kein Problem. Ich danke dir vielmals. Alles Gute. Ja, alles klar. Tschüss. Awesome. Danke, tschüss. So, und schon geht's weiter mit Özgür, 39. Guten Morgen. Hi, guten Morgen, Domian. Hallo, Özgür. Was ist dein Thema? Weswegen hast du angerufen? Also, ich wohne seit 3 Jahren in Düsseldorf und bin von meiner Lebensgefährtin, wir haben uns häuslich getrennt und hause sozusagen zurzeit bei meinem Kollegen mit meinen 3 Kindern und suche wahnsinnig nach einer Wohnung, also wie ein Verrückter. Und es ist schrecklich, in Düsseldorf mit Kindern eine Wohnung zu bekommen. Wieso sind die 3 Kinder bei dir? Ich habe das Sorgerecht bekommen für die Kinder, weil die Mutter mit den Kindern nicht klarkam. Ja, und hatte auch ein bisschen Pech dieses Jahr noch. Im Februar habe ich eine Krebsdiagnose gehabt. Was für ein Krebs? Darmkrebs. Ja, es sieht aber inzwischen wieder gar nicht mal so schlecht aus. Hab meine Chemotherapie jetzt hinter mir. Also du bist operiert worden und Chemotherapie? Ich wurde operiert, ja. Hab meine Chemo jetzt hinter mir und wo waren denn während dieser Zeit die Kinder? Da habe ich noch mit meiner Lebensgefährtin zusammen gewohnt. Wir sind noch zusammen. Wir wollten uns nur häuslich trennen, weil wir, sie hat auch Kinder, weil wir als Patchwork irgendwie nicht funktioniert haben. Ja. Aber jetzt bist du gesundheitlich wieder auf dem Damm und hoffentlich bleibt das auch so. Ja, ich habe von meiner Seite alles getan, was man tun kann. Und wohnst jetzt mit den 3 Kindern irgendwo bei einem Kumpel in verengten? Bei meinem Kumpel, ja. In der engen, selten zu Hause ist. In engen Verhältnissen. Wie alt sind die Kinder? 11, 9 und 8. Ja, das ist richtig Action, das ist richtig viel Arbeit. Ja. Gehst du auch noch arbeiten? Ja, ich habe im Moment so einen Teilzeitjob, weil ich körperlich noch nicht in 100%, also nicht 100% da bin. Verstehe. Ich bin noch in so einer Heilphase, sage ich mal. Ja. Du wolltest gerade sagen, das Schlimme? Also das Schlimmste ist, ich habe echt mein Krebsleiden inzwischen schon vergessen, weil diese Wohnungssuche inzwischen an erster Stelle ist. Mhm. Ist es wirklich schrecklich. Ich habe mindestens 20 Wohnungsbesichtigungen gehabt. Mhm. Sieht alles am Anfang gut aus. Und sobald ich die Kinder erwähne, die einen machen es auf einer netten Art und Weise, ja, wir melden uns, und die anderen sagen sofort direkt, nee. Mhm. Aber bekommst du denn keine Unterstützung vom Sozialamt, vom Jugendamt, von der Stadt? Du bist ja nun ein besonderer Fall und ein ernster Fall. Die unterstützen einen im Unterhalt, aber nicht bei der Wohnungssuche oder sonst wie. Mhm. Ja. Das heißt, das musst du wirklich alles alleine machen? Ja. Bin auch inzwischen auch ziemlich verzweifelt. Also möchte meinem Kollegen auch nicht monatelang auf der Pelle sitzen. Mhm. Möchte auch nicht, dass es so weit kommt, dass er sagt, komm Junge, sieh mal zu, dass du jetzt langsam hier wegkommst, weil, klar. Wobei ich jetzt gerade doch sehr stutzig bin, dass man dir auch nicht bei der Wohnungssuche hilft. Du bist ja ein wirklicher Notfall, du bist ein alleinerziehender Vater mit 3 Kindern. Da muss es doch irgendeine Stelle ehrlich geben. Ehrlich gesagt habe ich es auch niemandem gemeldet, irgendwie, ich wüsste auch gar nicht wo, so, zu wem ich da hingehen müsste. So. Da werden wir uns aber gleich mal schlau machen, denn das glaube ich nicht, dass da niemand zur Seite steht. Mein Problem ist dazu auch noch, es ist ein bestimmtes Stadtteil in Düsseldorf, wo die Kinder auch zur Schule gehen und ich gerne auch hier bleiben würde, weil ich nicht den ganzen Schulwechsel und alles wieder machen möchte, weil die es schon einmal gemacht haben, als ich die Kinder der Mutter weggenommen habe. Mhm. Okay, das wird natürlich, das kann ich überhaupt nicht beurteilen. Ich kann dir auch nicht bei der Wohnungssuche helfen, das ist ja klar. Nein, klar. Aber wir können dir helfen, uns kundig zu machen, das machen wir jetzt auch gleich, welche Stellen du noch jetzt in deinem Fall in Düsseldorf ansprechen kannst, die dich unterstützen. Es wundert mich wirklich, dass du dich da noch nicht selbst schlau gemacht hast. Du bist ja in einer... Selbst schlau? Ich bin voll beschäftigt, sag ich mal, mit den 3 Kindern und... Mhm. Nebenbei noch ein bisschen zu jobben und bin auch ziemlich schnell aus der Puste. Also das, was ich früher 10 Stunden durchgezogen habe, bin ich jetzt nach 2 Stunden schnell kaputt. Ja, also. Das ist leicht gesagt, was ich gerade gesagt habe. Du hast völlig recht. Muss man sich erstmal reindenken in deine Situation. Es gibt keine Hoffnung mehr, dass die Beziehung doch wieder in die Gänge kommt. Das ist gegessen. Doch, wir sind noch zusammen, aber wir sind fest davon überzeugt, dass wir jetzt erstmal eine längere Zeit häuslich getrennt bleiben wollen. Mhm. Ja. Das ging total schief. Ja. Özgür, gut, so machen wir es. Du legst bitte auf und wir melden uns gleich bei dir. Und alles Weitere recherchieren wir dann gemeinsam mit dir im Hintergrund, okay? Oh, das finde ich super, ja. Alles klar, danke. Ja, ich wünsche viel, viel Glück und alles Gute. Danke. Tschüss, ciao. Und es geht weiter mit der Kara. Kara 63. Guten Morgen, Kara. Guten Morgen, Domian. Domian heiße ich. Ja, Domian. So, und du heißt Kara oder Clara? Kara. Kara. Ja. So, liebe Kara, um was geht's bei dir? Ja, also ich bin 63, habe meinen Sohn alleine erzogen und habe sehr lange alleine gewohnt. Ja. Und ich hatte im Juni einen jungen Mann, der hier bei mir die Wohnung angemalt hat. Mhm. Der junge Mann ist 25 und hat 2 Kinder. Mhm. Und wir haben sehr viel miteinander gesprochen. Ich habe den sehr gerne gemocht. Und nachdem ich ihn bezahlt hatte, hat er mich im Arm genommen und wir sind sofort ins Bett gelandet. Ach. Ja. Moment. So was passiert ja nicht von alleine. Da muss ja einer schon so ein bisschen angeschubst haben. Ja. Nur durch eine Umarmung passiert das ja... Nein, aber die Spannung hat sich so hochgeschaukelt, ja, wie? Dass ich überhaupt nicht weiß. Also es gab eine Spannung zwischen uns, eine sexuelle Spannung. Natürlich hat er auch irgendwie gesagt, dass er mich gerne mag und dass er ältere Frauen auch interessant findet oder so. Wir wiederholen nochmal, er ist 25. Ja, ich weiß. Soll ich mich jetzt schämen? Nein, ich wollte es nur nochmal ganz klarstellen, damit wir uns alles vor Augen halten können. Ja, es ist so, es ist mir auch peinlich, deswegen rufe ich bei Ihnen an, weil kein Mensch in meiner Umgebung weiß. Ja, du kannst mich auch gerne duzen, weil ich dich ja auch duze. Okay, mein Sohn ist auch 26, verstehst du? Ja, verstehe. So, dann seid ihr beiden, stehst du denn auch auf jüngere Männer? Ich habe mir überhaupt keine Gedanken drüber gemacht. Hattest du denn schon mal einen jungen Kerl? Nein. Ich hatte noch nie einen jungen Kerl. Wie war denn das dann für dich als 63-jährige Frau mit einem 25-jährigen? Also das erste Mal, als wir im Bett gelandet sind, ja, war das eigentlich ein bisschen schwierig, weil ich inzwischen auch schon trocken und lange keinen Sex hatte. Also, ja. Aber es war nicht unangenehm. Ja, hast du dich, ich meine, wir können ja offen reden hier. Ja. Hast du dich ein bisschen geschämt vor dem? In dem Moment nicht. Nein, aber hinterher schon. Nein, weil du sagst in dem Moment nicht. Aber nachher. Doch, also das also ja. Also nachher habe ich gedacht, mein Gott, wie kann der? Ja. Ja, also das kann doch nicht wahr sein. So, ist es daraus? Daraus ist eine Affäre geworden. Eine Affäre geworden. Aber der junge Mann ist liiert, wie du gerade sagtest, und hat sogar zwei Kinder. Und hat zwei Kinder, der ist nicht liiert, der ist verheiratet. Der ist verheiratet, na gut, das ist für mich. Das ist ein Türke, der hat mit 19 geheiratet. Ja. Der ist jetzt 26 gerade geworden, hat zwei Kinder. Mhm. Und ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen. Noch eine andere Frage, die muss man auch fragen in so einem Fall. Die tut zwar nicht gut, die Frage, aber man muss sie fragen. Hast du viel Kohle? Ja. Also bist du wohlhabend? Also ich kriege eine gute Rente und ich habe auch ein bisschen Geld. Und das habe ich auch erwartet. Diese Frage. Ja. Ja? Weil das war auch mein erster Gedanke. Klar, denkt man ja, muss man ja auch denken. Muss man ja denken. Ja. Ja? Will er dich ausnehmen im Klartext? Ja, aber ich meine, ich habe jetzt erst ein bisschen was geerbt. Also es geht um 40.000 Euro, das ist ja nicht die Welt. Mhm. Aber ich habe auch keine große Rente, weil ich nicht immer als Beamter arbeitet habe. Also er konnte ja nicht erwarten, dass bei mir echt was zu holen ist. Achso, also du hast jetzt keine riesentolle Wohnung. Nein, ich habe kein Vermögen. Kein Vermögen, also da stehen nicht, die Wasserhähne sind nicht aus Gold bei dir. Ich wohne zu Miete, ja. Also ich habe kein Vermögen, die Rente reicht gerade für mich und das weiß er auch. Wie lange bist du denn schon solo? Ich bin seit 15 Jahren solo. Ja. Ja, und jetzt kann man ja sagen, also das, was man erwartet und ich kenne diese Klischees. Eine Frau von 63, 15 Jahren alleine, da kommt der junge Mann und sie will wieder Sex. Ich muss dir ehrlich sagen, Sex war echt nicht das, was mich bei ihm angezogen hat. Sondern? Das haben wir gelernt inzwischen. Inzwischen macht es richtig Spaß. Ja. Das war nicht von Anfang an. Was war es denn, was dich angezogen hat? Ich liebe diesen Mann. Ach, das war von Anfang klar, dass du dich so ein bisschen in den verknallt hast. Total. Und das ist das Irre, worüber wir jetzt sprechen. Weil er immer sagt, er liebt mich auch. Aber ich weiß, wie wichtig seine Familie ist. Und er sagt, du bist meine zweite Frau. Mhm. Sobald ich Geld verdiene, kannst du bei uns wohnen. Wie? Ja, was ich nicht will. Wie bei uns? Bei seiner Frau? Nein, dann will er ein Haus haben und ich wohne oben und seine Familie wohnt unten. Na super. Und die Frau wohnt auch unten mit den Kindern? Ja. Das bietet er dir an? Das bietet er mir an. Ja, das ist ein schöner Typ. Ja. Aber das würdest du ja wohl nicht machen, oder? Nee, das würde ich nicht machen. Dann bist du Jack. Das darfst du doch niemals machen. Das würde ich auch nicht machen. Nein, nein. Warum es jetzt geht, weswegen ich eigentlich anrufe, ist, er versteht sehr nicht so gut Deutsch. Mhm. Also wenn wir zusammen sind und ich habe ein Türkisch-Wörterbuch und ich habe auch noch Türkisch gelernt und wir können uns unterhalten, aber SMS und telefonieren geht nicht. Ja. So, und jetzt habe ich folgende Situation. Ich will natürlich seine Familie nicht stören. Mhm. Also ich will mich nicht da melden oder anrufen oder irgendwie Unruhe verbreiten. Oder gar vorbeikommen. Die Sache ist, warum ich anrufe, ist folgendes. Er kann schlecht SMS schreiben und er kann schlecht anrufen. Mhm. Aber wenn er zum Beispiel wie heute sagt, er kommt um 3 und er kann nicht kommen, dann erwarte ich einfach, dass er entweder kurz auf den Klo geht und sagt, heute nicht oder so. So viel Deutsch kann er schon. Mhm. Ja? Mhm. Aber es kommt nichts. Und das macht mich wahnsinnig. Am nächsten Tag ist er da und dann ist alles wieder, wie es war. Mhm. Aber dieses Warten. Hast du ihm das so erklärt schon, dass das so nicht geht? Das habe ich ihm schon gesagt. Hat er das kapiert auch? Weißt du, ich will keine Unruhe schaffen. Ich kann nicht immer. Wir haben so viel Familie hier immer rumhängen. Mhm. Ich bin einfach fast nicht in der Lage, irgendwo also, SMS zu beantworten. Okay, also letztendlich geht es jetzt um ein organisatorisches Problem. Ja, wenn er immer schön brav absagen würde, wenn ihr euch verabredet, genau, habt, dann zufrieden. Dann wärst du schon zufrieden und das Ding sollte und könnte eine ganze Weile so laufen. Genau. Ja. Ich habe ihm sogar angeboten, mit dem bisschen, was ich geerbt habe, ihm in der Selbstständigkeit zu verhelfen und eine Firma zu machen. Aber das ist erst gestern passiert und wir kennen uns schon seit Ende Mai. Also das ist nicht sein Grund, weswegen er mit mir zusammen ist. Man weiß es nicht, vielleicht hat er sowas doch gewittert oder gehofft, dass so etwas kommt. Ich kann es natürlich nicht beurteilen. Ihr sprecht aber Deutsch miteinander. Ja, wir sprechen Deutsch miteinander. Du bist aber auch nicht in Deutschland geboren. Ich bin oder? Belgierin. Ach, du bist Belgierin. Ah. Oh, das darf ich gar nicht sagen am Telefon, das ist blöd. Nein, du ist es raus. Nun können wir es nicht mehr rückgängig machen. Kara, du hast gerade, wenn du gestattest, ich mache nochmal einen kleinen Schritt zurück. Du hast gesagt, mit dem Sex, das mussten wir erst lernen. Ja. Was hast du genau damit gemeint? Ich habe gemeint, dass ich so lange keinen Sex hatte und Sex mir im Leben auch meistens nicht so viel Spaß gemacht hat. Mhm. Durch meine schlechte Ehe und andere Erfahrungen. Und bei ihm habe ich das Gefühl, ich blühe jetzt auf. Aber das war nicht der Punkt, weswegen ich ihn gerne bei mir hatte. Weißt du? Würdest du sagen, dass das jetzt der beste Sex deines Lebens ist? Ja. Ja. Ja. Das ist eine große Aussage, finde ich, wenn man das mit 60 sagt. Ja. Und das finde ich ganz irre. Ist das ein besonderer Sex oder einfach ein guter, klassischer? Ein ganz normaler, guter Sex und liebevoll und zärtlich. Und ich habe auch immer das Gefühl, dass er mich dabei gern hat. Weißt du, es ist nicht so oberflächlich, es ist eine unheimlich schöne Nähe. Ja. So, jetzt stellt sich aber wirklich die Frage, wie läuft das jetzt weiter? Genau. Er ist in einer festen Beziehung mit Kindern. Genau. Du bist verliebt, er ist... Sagt, er, ist auch er sagt, dass er auch er verliebt sagt, ist. Er ist verliebt, so, ja. Was, wie geht das weiter? Das ist eigentlich der Grund, weswegen ich anrufe. Bitte? Das ist eigentlich der Grund, weswegen ich anrufe, weil ich auch meinen Rat möchte. Bin ich jetzt völlig verblödet? Ich würde mich jetzt erstmal an der Stelle finanziell da überhaupt nicht irgendwie reinhängen. Null. Okay. Null. Ja. Null. Dann gut. Er ist der Entscheider, ob er seiner Frau, er geht ja mit dir seiner Frau fremd. Er betrügt ja seine Frau permanent mit dir. Ja. Das heißt, er muss das ja für sich mit seinem Gewissen ins Reine kriegen. Was empfindet er denn für seine Frau? Spricht er darüber? Er sagt, er liebt seine Frau und seine Kinder. Aber dich liebt er auch. Er sagt, ich liebe dich auch und ich liebe dich jetzt im Moment sehr und, er sagt, er liebt mich auch das heißt, und er möchte mich nie verlieren. Ah, das heißt, also er möchte das parallel so nebenher laufen lassen. Genau, das möchte er. Das ist jetzt die Frage, ob du das willst und ob du das lange aushältst. Das ist die Frage. Das ist die Frage. Ich frage mich nochmal, ich denke, ich möchte es aushalten. Mhm. Ja, aber es ist sehr schmerzhaft. Ich finde, die moralische Frage stellt sich in solchen Konstellationen immer, muss sich immer der stellen, der in einer festen Beziehung ist. Genau. Für dich ist die Frage weniger moralisch, sondern einfach, ob du es für dich aushältst. Ja. Oder du sagst, mein Gott, es ist so ein großes Glück, dass ich mit 63 nochmal sowas erleben kann. Ich nehme das noch eine Weile mit und genieße es. Wäre auch ein Standpunkt. Ja. Aber da musst du dir im Klaren sein, dass da eben noch eine andere Frau ist und dass er gebunden ist und dass du nie mit dem eine Perspektive haben wirst. Ja. So, wenn du das für dich auf eine klare Linie bringst, dann kann man das vielleicht eine Weile machen. Ja, ich weiß, ich werde das dann machen bis zum bitteren Neige und die bittere Neige wird kommen. Mhm. Aber, also es ist ein sehr großes Glück. Mhm. Aber die Sache mit dem Geld soll ich vielleicht überlegen. Überlege das bitte sehr. Halte das komplett zurück, finde ich. Ich liebe die Frau auch. Ich habe sie kennengelernt. Ich habe die beiden Kinder kennengelernt. Ich habe immer ein schlechtes Gewissen gehabt. Ich ja, natürlich. Habe noch nie in meinem Leben mit einem verheirateten Mann was zu tun gehabt. Ja, es ist ja auch furchtbar, wenn man sich in die Rolle der Frau versetzt. Wenn die das wüsste, das ist ja für die ungeheuer verletzend. Natürlich, das weiß ich auch. Aber sag mal, wirft das für dich nicht ein schlechtes Licht auf deinen Geliebten, dass er so etwas tut? Ja, eigentlich in bestimmter Form nicht, weil er schon mit 19 eine 15-Jährige geheiratet hat aus Gründen, die... Ah, ich verstehe. Er musste das. Ja. Es war eine quasi eine arrangierte Ehe. Die ich jetzt nicht so durchschauen kann. Okay, das macht den Fall noch etwas. Er hat eine schlechte Jugend und deswegen ist es ihm wichtig, seine Kindern ein gutes Zuhause zu lassen und diese Ehe intakt zu halten, damit die Kindern wenigstens ein Zuhause haben, ja, was er nicht hatte. Also Kara, lass das Finanzielle mal weg und dann probier es einfach aus, wie lange es für dich funktioniert und wie lange du das aushältst, auch ohne, dass du leidest. Ja, leiden muss man immer, wenn man liebt. Ja, das ist oh weia, das ist ein schlimmer Satz. Das ja, das ist aber ja, so. Es ist wirklich meistens so. Es ist furchtbar. Das ist so. Ja, es ist furchtbar. Was kann ich noch erwarten? Ja. Also. Liebe Kara, ich ja. wünsche dir, wie immer sich das auch fügen wird, alles Gute der Welt. Ich danke dir. Tschüss, ciao. Tschüss. Naja, immer muss man ja auch nicht leiden, wenn man liebt. Es gibt ja auch zumindest, es gibt Konstellationen und auch Phasen der Liebe, wo man nicht leidet. Und manchmal, wenn man großes Glück im Leben hat, dann halten diese Phasen auch sehr lange an. Und das ist dann wirklich ein Lebensglück. Das ist wenigen Menschen beschieden, aber die das haben, das ist schon was ganz Großes. So, ihr Lieben, bevor es jetzt philosophisch wird, möchte ich euch gerne das Thema nächste Woche ankündigen. Das Thema nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt, und ich bin sehr gespannt auf die Sendung, unglaubliche Erlebnisse. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die Engel sehen können, die dem Teufel oder dem Bösen, was immer das auch sein mag, begegnet sind, die mit Toten sprechen, die Geister wahrnehmen können, die vielleicht in irgendeiner Weise eine spezielle Gabe haben, die sie sich auch nicht erklären können, die Kontakt zu Außerirdischen hatten oder haben oder vielleicht auch mit dem einen oder anderen Außerirdischen könnte man ja auch mal hier in dieser Sendung reden. Das hatten wir ja auch noch nicht. Und gerne mit Leuten, die etwas ganz Besonderes erlebt haben, was man sich eigentlich so gar nicht erklären kann, was dahinter steckt. Das muss vielleicht nichts Übernatürliches sein, aber es ist irgendwie unerklärbar. Also, unglaubliche Erlebnisse. Welche unglaublichen Erlebnisse habt ihr erlebt und wollt darüber erzählen, dann meldet euch doch bitte an unter domian@wdr.de oder ruft nächste Woche Mittwoch vor der Sendung ab 0 Uhr an oder gerne auch während der Sendung. Jetzt geht's weiter mit der offenen Themennacht und hier ist Mahmut. Mahmut ist 26, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Mahmut. Schöne Grüße schicken und ist ein ganz starker Typ, so Respekt. So, ne? Dankeschön. Ich danke dir. Um was geht's denn bei dir? Ich war 2 Jahre im Knast. Ja. Und bist jetzt draußen? Ja, seit einem halben Jahr. Weswegen warst du im Knast? Ich habe geklaut, Raubüberfälle und gedealt und solche Sachen. Mhm. Drogen verkauft, sowas. Sind Menschen zu Schaden gekommen? Bestimmt mal, auch, ja. Ja. War das die erste Haftstrafe? Ja. Nee, ich saß schon mal im Jugendarrest für 4 Wochen. Mhm. Ja. Erzähl mal weiter, weswegen du angerufen hast. Ja, also ich habe aus dem Grund angerufen, um eigentlich mal so einen Einblick zu geben in JVAs, den die meisten gar nicht kennen. Mhm. Und zwar zum Beispiel korrupte Beamte. Mhm. Zum Beispiel, dass man alles haben kann da drin, außer die Freiheit halt, ne? Ja. Fangen wir nochmal bei den korrupten Beamten an. Was hast du da genau erlebt? Also ich habe halt Leute kennengelernt im Knast und auch gewisse Landsleute und man hat sich halt direkt verstanden und man hat sich halt auch aus diesem Schmerz, dass man da sitzt, halt auch direkt verbrüdert, so, weil man aus demselben Land kommt. So. Mhm. Und ich denke, dass dieser Mensch schon sehr ehrlich zu mir war und der hat halt eine Anzeige bekommen, weil er einen Beamten geschlagen hat und ich habe dann halt gefragt, warum ist das passiert? Warum hast du den gehauen? Mhm. Und hat er zu mir gesagt, ja, dass der Typ, dass der Beamte den Gefangenen immer zum Beispiel Pulver bringt zum Trainieren, diese Milch, Eiweiß, dies, mhm. Also, auf jeden Fall diese Sachen, also der Typ, der Gefangene kriegt Geld vom Besuch oder was weiß ich, hat einfach Geld und er gibt das den Beamten und der bringt dann zum Beispiel einfach Eiweißprodukte, oder einfach Alkohol. Okay. Was der, oder Alkohol, was der Beamte eigentlich nicht dürfte. Das heißt, die, ja, die Beamten kriegen irgendwie Geld zugeschoben von den Gefangenen. Nein, da brauchen wir uns nichts vormachen. Das stimmt auf jeden Fall. Und das Geld kriegen die dann von... Ich habe im Knast so viel Geld gesehen und wie viel Geld da gemacht wird, das glaubst du gar nicht. Mhm. Es wird sogar als, es wird als Geld machen da, also wer in den Knast geht, ich kenne sogar, habe Leute kennengelernt, die extra was ausrauben, dann gepackt werden, um im Knast zu arbeiten, Geld zu sparen, um abgeschoben zu werden, damit die Geld haben, da wo die kein Geld haben, verstehst du? Das habe ich aber gerade nicht verstanden, also mit der Korruption habe ich kapiert, aber wieso hat dein Kumpel den geschlagen, den Beamten? Ach so, genau, also der Beamte wurde halt gehauen, weil er das nicht mehr gemacht hat. Ach so, okay, ja. So, dann hast du gerade auch gesagt, man kann alles da kaufen. Geld behalten und ihm das auch nicht gebracht und gesagt, das läuft so nach dem Motto. Mhm. Wie wird denn das Geld reingeschmuggelt in den Knast? Ach, da gibt's viele, viele Möglichkeiten. Besuch. Ja, hauptsächlich Besuch. Mhm. Bestimmt auch, es gibt auch Sachen, wo Beamte, also sowas habe ich mitbekommen, aber was ich gesehen habe, glaube ich echt an alles. Kriegt man alle Drogen im Knast? Auf jeden Fall. Also ich war auch schon mal dicht im Knast. Ich habe mir einen geraucht, ich habe was gesoffen. Wie kommen harte Drogen in den Knast? Ach, das ist über den Besuch, über Wärter. Zuletzt, wo ich entlassen wurde, wurden 4 Beamte verhört, weil angeblich Drogenbeschaffung von denen, also angeblich haben die den mit den Gefangenen Drogengeschäfte gemacht, die haben Drogen reingebracht. 4 Beamte wurden verhört. Mhm. Das ist keine Scheiße, die ich erzähle, das ist die Wahrheit. Was würdest du sagen, wie viel Prozent der Beamten sind käuflich? Das kann ich dir nicht sagen, aber was ich mitbekommen habe, da wo ich war, in Nordrhein-Westfalen, in der JVA, und das ist schon, also wenn ich jetzt, ich würde schon sagen, so 3 von 10, 4 von 10, so. Ist das denn unter den Beamten dann auch bekannt, dass das gemacht wird? Ach, das, da wette ich drauf. Die reden doch über alles, Domian. Mhm. Die reden über alles. Und da passieren Sachen auch, da denkst du dir, was geht ab, Mann? So, wo bin ich gelandet? Du verstehst du, in der ersten Nacht habe ich mich hingelegt. Ich kam auf so eine Abteilung, wo ich geparkt wurde einfach. Und irgendwie lege ich mich hin und dann fängt es an, dass die Leute gegen die Tür kicken, schreien und solche Sachen. Mhm. Ja, das war so eine Sonderstation, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall, das war jetzt nicht das Schlimmste, aber so solche Geschichten, wenn du das erste Mal in den Knast kommst und sowas. Gibt es denn im Knast, was man in Filmen so auch schon mal sieht, so Hierarchien unter den Gefangenen? Ich musste auch voll lachen, weil ich habe diese ganzen Gangsterfilme geguckt. Ich denke mir so, ey, was geht ab? Das ist ja wirklich so. Mhm. Weil zum Beispiel gibt es Geschichten, wo Frauen, Wärterinnen, Beamtinnen mit Jungs gefickt haben, also geschlafen haben und solche Sachen, ne? Ich meinte jetzt, dass es so Hierarchien gibt unter den Gefangenen, dass es irgend so einen Anführer gibt unter den Gefangenen. Es gibt Gruppierungen, ne? Dann gibt es die Kanaken, die Ausländer, dann gibt es die Russen, es gibt die Deutschen, die Nazis, das gibt's alles, Domian. Dann gibt's, verstehst du, dann gibt's die Polen. Was ist mit dem Thema Sex im Knast? Ja, wer ficken will, kann ficken. Ne? Es gibt Kondome in Bibliothek. Wer fickt wen? Ja, die lutschen sich ein oder ficken sich. Wer Lust hat, macht das. Keine Ahnung. Also das machen dann auch Hetero-Jungs, machen das auch untereinander? Das weiß ich nicht, Domian. Aber zum Beispiel war da einer, der von denen haben alle gedacht, dass der schwul ist. Und da ist immer öfter so einer zum Umschluss gegangen. So. Das heißt, der hat ihn besucht, so für 2-3 Stunden. So. Und man hat so gesagt, dass da was passiert, aber dass da auch wenn da jetzt nichts bei dem passiert ist, da passiert hundertprozentig was. Welche Stellung haben Schwule im Knast, die offen schwul sind? Ja, ich glaube, dass also der Typ, man wusste, dass der schwul ist, aber ja, was heißt so, ich war so der Typ, ich habe mein Ding gemacht, ich habe auch den Schwulen Hallo gesagt oder so, mir war egal, verstehst du? Mhm. So Mensch ist Mensch. Aber es gab da auch Leute so, die haben dann gedacht, mit denen lass ich mich lieber nicht sehen und so. Normal, ich verstehe die auch so, weil wir wollen ja nicht jetzt, das ist halt enge, du siehst nicht viele Leute und... Ja. Wie hast du es gemacht? Du warst jetzt 2 Jahre im Knast, wie bist du mit deiner Sexualität umgegangen? Ich habe mir einen gewichst. Ja, sonst ist nichts gelaufen. Ich habe Pornos hier, diese, also es gibt auch Pornos im Knast, so, aber ich habe keine Pornos von Leuten klargemacht. Ich habe einfach so 190, so, weißt du. Hattest du eine Einzelzelle? Erstmal war ich auf einer Viererzelle. Wie macht man das da mit der Selbstbefriedigung in der Viererzelle? Bisschen schwierig, ja, aber musst du gucken, wenn die schlafen und so, oder auf Toilette schnell. Mhm. Oder wenn die Freistunde ist, gehst du nicht raus. Mhm. Aber weiß ich nicht, so. Was war bei dir? Was war für dich, wenn du jetzt deine ganze Knastzeit so überblickst, was war das Schlimmste für dich? Das Schlimmste für mich war einfach, und das habe ich auch, bevor ich gegangen bin, zu meiner Freundin gesagt, meine Augen werden was anderes sehen für 2 Jahre. Einfach dieses Objekt, dieses andere Objektiv, so, ich weiß nicht, wie ich dir, du siehst einfach 2 Jahre was anderes und das hat mir am meisten, also, ich weiß nicht, man, du siehst einfach den Knast, du siehst die Gitter, verstehst du? Na klar, du bist eingesperrt und du bist isoliert von der Welt. Justiz, das hat mir am meisten Angst gemacht, und zwar jeden Tag, so. Bevor ich rauskam, ich habe nicht dran geglaubt, ob ich entlassen werde oder so, verstehst du? Ich dachte, ich bleib da drin und solche Sachen. Findest du, dass in den deutschen Knästen es zu lasch zugeht, zu weich zugeht? Das Ding ist doch einfach, warum muss ein Knast die Vergewaltiger sehen, Kinderficker, solche Sachen, das darf nicht zusammen gemixt werden, oder ich weiß nicht, das sind zwar auch, nee, ich ehrlich, also ich habe auch eine Abneigung gegen solche Menschen, weißt du, so, wenn jetzt ein Mörder kommt und sagt, der hat jemanden umgebracht und den sehe ich dann im Knast, ne, und der erzählt mir seine Geschichte, vielleicht verstehe ich es menschlich, ich bin kein Mörder mehr. Gab es da auch Vergewaltiger in deiner Umgebung? Also, was ich mitbekommen habe, da war ein Kinderpornografen-Typ, also der hatte Kinderpornos. Welche Stellung haben die denn dann, wenn die wegen sowas verurteilt wurden? Ja, das sind die Dreckigsten, die werden angespuckt, gehauen. So, aber nochmal auf meine Frage. Ist der deutsche Knast hart genug oder müsste es härter sein? Nein, der darf nicht härter sein. Also ich war auch in Sicherheitsstufe 1 plus, ne? Und da darfst du 7 Minuten duschen, du gehst keinen Schritt ohne Beamten, du musst Klopapier beantragen. Also solche Umstände, Mann, das kannst du dir nicht vorstellen. Verstehe. So, Mahmut, jetzt hast du es hinter dir. Was hast du jetzt gelernt aus dieser Klasszeit für dein Leben? Und darauf kommt es jetzt an, so, verstehst du? Ich habe gelernt, nie wieder Scheiße zu bauen, damit ich da nie wieder hingehe. Verstehst du? Ich weiß. Ich verstehe das und ich hoffe, dass das wirklich auch für dich so ist. Ich weiß, dass du korrekt bist und mir das wünschst, aber es geht nicht darum, so, es geht darum, dass ich auf mich gucke, so, und das weiß ich. Und ich gucke auch auf mich und ich passe auf mich auf. Nur das Ding ist, ich bin mehr abgestumpft. Ich bin abgestumpft da rausgekommen. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Also, du bist aber jetzt mit deiner Freundin zusammen? Oder wieder zusammen? Also immer noch zusammen. Immer noch zusammen. Und hast du einen Job? Arbeitest du? Nee. Ich kann auch noch nicht so morgens aufstehen und so. Ich kann das nicht. Warum nicht? Ich regeneriere mich immer noch so, weißt du? Und für mich ist das schwer, sogar manchmal so in die Stadt zu gehen, Bahn zu fahren, weil ich einfach viele ich dachte, wenn ich rauskomme, ist das einfach und so, weißt du, aber das macht mir manchmal ein bisschen Angst alles, weißt du, was ich meine? Sagst du nochmal, du hast es gleich am Anfang gesagt, ich habe es nicht in Erinnerung, wie lange du jetzt genau schon draußen bist? Halbes Jahr. Halbes Jahr, okay. Was sind deine Pläne? Meine Pläne? Ja, also ich möchte auf jeden Fall meine Ausbildung weitermachen. Ich hatte eine Ausbildung gemacht, als was jetzt auch nicht interessant, aber ist jetzt nicht interessant. Okay, aber auf jeden Fall möchte ich diese Ausbildung weitermachen, aber nicht mehr dieses Jahr. Ich habe mir vorgenommen, erstmal wirklich einmal durchzuatmen und wenn es ein halbes Jahr dauert oder ein Jahr, so, verstehst du? Okay, da ist ja auch nichts gegen einzuwenden, aber du musst natürlich das im Auge behalten, dass du dann die Ausbildung nächstes Jahr aber dann wirklich angehst. Also das ist mir wichtig, auf jeden Fall. Ja. Ich möchte auch nicht, damit du nie wieder da landest und dass du ein korrektes Leben führst. Denn du hast jetzt die Schattenseiten nun zu Genüge selbst erfahren schon, wo man hingelangt. Ja. Mahmut, ich danke dir, dass du uns einen Einblick gegeben hast das Knastleben, so wie du es erlebt hast. Ich danke dir und drücke dir wirklich die Daumen, dass du das schaffst und deine Ausbildung machst und dass du ein gutes Leben führst. Das wünsche ich dir von Herzen. Und ich fand nochmal korrekt deine Ansprache auf die Aliens, dass die dich mal anrufen. Also, genau. Ich verstehe schon, Mann. Korrekt. Mal sehen, wer sich da alles meldet nächste Woche. Mal sehen, was noch so passiert, du mir. Genau. Alles Gute, danke dir. Tschüss. Ciao. Ciao. Und hier ist der Martin. Der Martin ist 21. Guten Morgen, Martin. Guten Morgen, Jürgen. Hier ist Martin. Hi. Hi, Martin. Um was geht's bei dir? Ja, viele werden mich jetzt nicht kennen. Ich heiße mich auf Twitter Laton und darum geht's direkt. Ah, du bist ein Twitterer. Genau, ich bin ein Twitter-User. Und du hast dich angesprochen gefühlt durch das Gespräch mit Tobias vorhin. Ich bin sogar angesprochen worden tatsächlich. Ah, okay. Und zwar, ich habe die Sendung heute gar nicht gesehen. Ja. Ich habe auch den Anruf von Tobias nicht wirklich persönlich gehört. Aber du weißt, um was es geht. Aber es erreichten mich dann viele Nachrichten, jetzt ob es direkt bei Twitter war oder auch von Bekannten, die Twitter nutzen, die mir sagten, hey, da ruft gerade einer bei Domian an und der macht unsere Domian-Timeline irgendwie schlecht und redet sehr kritisch über ja diesen Humor, in Anführungszeichen, der da herrscht. Also diesen sehr schwarzen Humor, das dann über reale, ernstere Themen sehr lächerlich gesprochen wird. Dass Kommentare fallen, wenn ein Anrufer langweilig ist, verreckt, stirb. Und dass das Domian-Bingo wohl auch in diese Reihe passt. So dieses, wir sind alle schlechte Menschen, wir reden schlecht über Kranke oder Leute, die Hilfe brauchen oder Probleme haben. Aha, das ist interessant. Das heißt, du ordnest das ein unter schwarzen Humor. Ja, tatsächlich. Also für die meisten Leute aus der Twitter-Timeline ist Domian, niemand wird diese Sendung wirklich hören, weil ihn die Probleme von anonymen Menschen, die wir alle nicht kennen, interessieren. Sondern für uns ist das eine Unterhaltungssendung zum Großen und Ganzen. Und ich persönlich finde zum Beispiel die Art und Weise, wie du Fragen stellst, wie du mit den Leuten redest, sehr interessant. Und deshalb gucke ich das als Unterhaltungssendung tatsächlich auch. Aber ich möchte jetzt niemanden da schlecht reden oder so. Nee, eine Frage an dich. Die Probleme da kümmert, ja klar. Okay, eine Frage an dich, Martin. Wir haben, das weißt du ja, wir haben ja oft manchmal ganz, ganz traurige Fälle, wo jemand einen Angehörigen verloren hat, wo Vater, Mutter gestorben ist, irgendwas ganz, ganz Schlimmes. Ach, das für dich nicht auch einen komischen Beigeschmack? Du bist doch dann bestimmt als Martin, als Privatperson auch gerührt davon und hast Mitleid. Und nicht? Ja, ich weiß nicht, also das, was ich generell nicht machen kann, ich kann nicht für alle sprechen. Nee, Domian, ich frag dich ja jetzt. Wissen, Twitter ist jetzt also auch kein Kollektiv oder so, wir teilen nicht jeder die gleiche Meinung, sondern wir sind alle unterschiedliche Individuen und keiner beeinflusst auch den anderen. Das heißt, wenn einer sagt, stirb, kann der andere sagen, die Geschichte finde ich traurig. Das heißt, das ist da jedes Mal individuell. Und bei mir persönlich ist es so, ich kann nur für mich sprechen gerade und sage, ich bin ein Mensch, der das Leben viel zu ernst findet und alles mit Humor nimmt. Das heißt, diesen in Anführungszeichen derberen Humor, den ich in der Domian-Timeline an den Tag lege, als Laton, ist der gleiche, den ich auch in meinem realen Leben als Martin benutze oder eben verwende. Und aber das ist ja, ich nehme alles mit Humor. Also ich bin momentan, das wissen jetzt auch so, bin ich viel in der Depression, weil Studium geschmissen und andere persönliche Dinge. Und es hilft jetzt nichts, wenn ich jetzt meinen ganzen Tag lang zu Hause traurig rumsitze und die Wand anschaue und sage, es ist schlecht, sondern ich mache sogar Witze über mich selber, also ist auch der Selbsthumor da. Aber würdest der ist auch immer derbe. Okay, Martin, würdest du aber auch einer realen Person, die vielleicht schwerst erkrankt ist, würdest du dir auch sagen, na dann stirb doch endlich? Nein, das mit dem stirb doch endlich würde ich niemals sagen persönlich, aber ich würde zumindest auch der Person raten, und das habe ich von vielen Personen, die auch in dieser Situation stecken, in meinem Umfeld zu meinen. Also zum Beispiel habe ich eine behinderte Person in meinem Freundeskreis und die macht selber Witze über Behinderte. Mhm. Ja gut, das hängt gegen einen zu werden. Ihre Behinderung selber auch mit so einem Humor tatsächlich. Dass jeder andere, wenn er den Witz reißen würde, dieses, oh mein Gott, du machst Witze über Behinderte, schäm dich dafür. Ich mache mich nicht über diese Person lustig, sondern ich kenne diese Person gar nicht. Ich kann nicht sagen, du bist voll schlecht, du bist ein schlechter Mensch, weil du das und das hast, sondern ich möchte einfach nur meinen Humor einfach teilen, wenn ich mich selber zensieren würde in diesem Humor. Okay, habe ich verstanden. Ich kann jetzt für Twitter im Moment nicht reden, ich rede jetzt mal für Facebook. Da erreichen mich zum Beispiel immer und immer wieder Beschwerdenachrichten, dass Anrufer in der Sendung durch andere User beleidigt und diskriminiert werden und ich soll doch einschreiten. Das ist manchmal so eine Fülle, dass ich das gar nicht schaffe. Also oder es beschweren sich sogar Leute, die hier in der Sendung angerufen haben und die lesen das dann auf Facebook, wie sie niedergemacht werden. Also irgendwo scheinen ja doch da die Grenzen manchmal überschritten zu werden. Die Grenzen werden definitiv überschritten, da kann ich dir zustimmen. Ich möchte das nochmal hinzufügen, Twitter ist ungleich Facebook, das ist zwar auch ein soziales Netzwerk, aber bei Facebook ist halt die breite Masse und bei Twitter dann doch eher, ja, die Leute, die intellektuell sind und einen cleveren Humor und so haben. Mhm. Wenn jetzt natürlich, also ich, vor allem fand ich das sehr krass, auch habe ich mit einer Regie besprochen, dass wohl sehr stark angezeigt wurde, dieses Stirb, Verreck oder sowas, solche Kommentare. Mhm. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass irgendjemand Freude verspüren würde sich jetzt einer von deinen Anrufern umbringen, mhm, weil es ihm schlecht geht oder so. Also du meinst, das ist eigentlich ein Spiel? Es ist im Prinzip tatsächlich ein sehr schwarzer Humor, aber es ist immer noch ein humoristischer Umgang mit dem, ich kann wie gesagt nur für mich und mein Umfeld da sprechen. Mhm. Und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass irgendjemand sich freuen würde, wenn da einer stirbt. Mhm. Das ist eher okay, ein derber Umgang mit der Sache. Das kann man ja so auch hinnehmen und dass das so gesehen wird von den Leuten, dass viele es für sich auch so sehen. Das kann man akzeptieren. Auf der anderen Seite muss man auch dann Leute wie Tobias akzeptieren, die das dann... Wie gesagt, ich möchte auch niemanden hier irgendwie in Kram reden. Das Tobias hat eine Meinung, die respektiere ich auch. Mhm. Ich wollte einfach nur mal wirklich darstellen, hey, wir sind keine bösen Menschen, die Leute verhetzen oder Hass verbreiten wollen oder Menschen töten wollen oder tot sehen wollen, sondern im großen Fall, wie gesagt, sind wir einfach Menschen, die mit ernsten Themen eher humoristischen Umgang pflegen. Twitter ist allgemein eine sehr humoristische Plattform. Okay. Also Tweets kommen am besten an. Ja. Ne? Also wir wollen wir reden auch wegen dieser Distanz, die herrscht, sich mit dem anonymen Anrufer und uns einfach sehr flapsig und unterhaltsam. Wir wollen es auch nicht zu sehr verallgemeinern. Ich freue mich ja auch, dass so eine große Resonanz ist bei Twitter und dass so viele Leute sich wie auch immer und aus welchen Gründen auch immer interessieren für die Sendung. Das ist natürlich auch immer ein schönes und gutes Feedback. Ja, natürlich. Wie lange bist du schon bei uns? Wie lange beobachtest du uns schon? Die Sendung beobachte ich seit, es muss so Anfang des Jahres gewesen sein, so. Ach so, länger noch nicht. März ungefähr. Ah, nee, tatsächlich nicht. Das war so in dieser Phase, wo ich mein Studium beendet habe. Da war die Nachtzeit, ich bin ja so ein Nachtmensch, war dann nachts länger wach, war auch bei Twitter dann aktiv in dieser Zeit. Und dann hieß nachts, Hashtag Domian, und ich meine, ich kannte die Sendung schon, also der Name war mir im Begriff, aber die Sendung gucke ich tatsächlich erst regelmäßig seit Anfang des Jahres, so Februar, März oder so rum. Dann von deiner Warte und deiner Sichtweise aus, Verbesserungsvorschläge, Ideen, was wir noch machen können oder besser machen können? Ich rede mit dem Großmeister persönlich, also jetzt Vorschläge von Verbesserungen zu bringen. Also ich kann von dieser Perspektive, wir sind Unterhaltungspublikum, wir wollen Unterhaltung sehen, natürlich sehr viel sprechen und da kommen häufig Wünsche auf bezüglich der Anruferauswahl. Das ist aber natürlich... Kann ich vielleicht nochmal was... Die Sendung soll keine Unterhaltungssendung eigentlich sein, deshalb möchte ich dieser Anruferauswahl auch nichts Kritisches sagen. Aber vielleicht kann ich dazu was... ja klar, gerne. Was zu sagen, das ist ein gutes Stichwort zur Auswahl der Anrufer. Wir können diese Sendung natürlich auch nur so anbieten, was wir wiederum an Anrufen angeboten bekommen. Und ergibt es sich wirklich manche Nächte, dass ausschließlich oder hauptsächlich Anrufe zu sehr ernsten Themen oder Krankheiten hier durchkommen. Und dann gibt es wieder Abende, wo es wirklich ganz bunt gemischt ist und wo man das auch alles wunderbar zusammenbauen kann. Aber das kann man eben immer nicht. Wir können nur mit dem arbeiten, was hier abends durchs Telefon und per E-Mail angeschwemmt wird. Ja klar, das respektiere ich natürlich auch, das ist auch klar. Mhm. Weil Anrufe faken wäre auch Blödsinn. Ach, nee, und ich meine, klar, wir stehen halt auf Twitter auch alle irgendwie auf die Sexfrage, wenn sie denn kommt. Ja, und sowas, ne? Und da gibt es auch beim Domian Bingo so viel Feld, was leider eigentlich viel zu selten anzuklicken ist. Aber natürlich kann man das einfach nicht immer machen, das ist ja, je nach Anrufer eben, ne? Also Martin, die Sexfrage stelle ich dir jetzt mal nicht, ausnahmsweise. Du hörst die Musik, wir müssen Schluss machen. Ich danke dir für dein ausführliches Statement. Wir grüßen nochmal alle herzlich alle Twitter. Auch viele Grüße von mir. Genau, die jetzt dabei sind. Und dir alles Gute und vielen Dank für den Anruf. Vielen Dank. Martin, tschüss. Danke, ciao. Tschüss. So, liebe Leute, das war's für heute und für Diese Woche in der Technik heute Andreas Fulford. Unser Thema nächste Woche Mittwoch heißt Unglaubliche Erlebnisse. Am Montag sind wir wieder da mit einer freien Themennacht. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Und ich wünsche euch jetzt eine schöne Nacht und ein sonniges Herbstwochenende. Bye, bye.